10 Jahre Sunil. Ein Erfolg durch ihr Vertrauen. Millionen Hausfrauen sagen, Sunil gibt mir das strahlendste Weiß meines Lebens. Und wir sagen, Dankeschön. Horst Fischer spielt nun auf seiner Trompete die aus Film, Funk und Fernsehen bekannte Sunil-Melodie. Sunil gibt mir das strahlendste Weiß meines Lebens. Und jedermann bemerkt es, wenn er sich ein strahlend weißes Oberhemd anzieht. Dieses Weiß, große Klasse. Sagen, Sunil gibt mir das strahlendste Weiß meines Lebens. Und jede Tochter schwärmt davon, wenn sie sich ihr strahlend weißes Kleid anzieht. Wie ein Traum, dieses Weiß. Mit dieser Werbeschallplatte möchten wir allen Hausfrauen eine Freude machen, die Sunil jahrelang die Treue gehalten haben. Wenn Ihnen die Musik gefällt, freut sich mit Ihnen Ihre Sunlicht.